Bist du vom Lebenskampf müde und matt? Sorge und Kummer geschlagen dich hart. Gehe zu Jesus, denn er dich versteht. Ruhe zu Füßen bei ihm im Gebet. Ruhe zu Füßen bei ihm im Gebet. Dort kannst du rasten, sei's früh oder spät. Du findest Erquickung, Himmelsluft weht. Ruhe zu Füßen bei ihm im Gebet. Bitte um Kraft für den Weg, der zu gehen. Bitte um Gnade, den Tag zu bestehen. Kämpfe gerüstet, denn er mit dir geht. Ruhe zu Füßen bei ihm im Gebet. Ruhe zu Füßen bei ihm im Gebet. Dort kannst du rasten, sei's früh oder spät. Du findest Erquickung, Himmelsluft weht. Ruhe zu Füßen bei ihm im Gebet. Jesus will Ruhe und Lebensbrot sein. Trink von der Quelle des Lebens so rein. Sünde, Verzweiflung, sie von dir dann gehen. Ruhst du zu Füßen bei ihm im Gebet. Ruhe zu Füßen bei ihm im Gebet. Dort kannst du rasten, sei's früh oder spät. Du findest Erquickung, Himmelsluft geht. Ruhe zu Füßen bei ihm im Gebet.